Seit Jahren wächst der Hunger nach Speicher unablässig. Plattenplatz, das ist eigentlich immer Mangelware, egal wie groß die Harddisk auch sein mag. Und ein bisschen schneller könnte die Festplatte eigentlich auch noch sein. Problem 1, das löste das senkrechte Beschreiben herkömmlicher Festplatten, das sogenannte Perpendicular Recording. Damit haben die Entwickler der Physik in Sachen Speicherkapazität ein Schnippchen geschlagen. Doch schneller als schnell können die Magnetscheiben kaum drehen und so bleiben die Geschwindigkeitsprobleme. Dagegen helfen aber SSDs, Solid-State-Drives, Festplatten aus Flash-Speichern ohne bewegliche Teile. Die allerdings, die waren dann bislang immer hinterher, was das Speichervolumen angeht. Doch hier sind die Flash-Hersteller jetzt auf der Überholspur. Jan Rehm, welchen Weg haben denn die Forscher dazu eingeschlagen? Ja, man könnte sagen, sie haben den Weg nach oben eingeschlagen, denn die Chip-Hersteller gehen beim sogenannten NAND-Speicher in die dritte Dimension. NAND-Flash ist Speicher, dessen Zellen wie beim namensgebenden Logikgatter verschaltet sind. Ja, und diese Speicherchips, die finden wir vorrangig in den Solid-State-Drives, kurz SSD. Und die Speicherzellen in den Chips waren bisher in der Ebene nebeneinander angeordnet. Das brachte etliche Probleme mit sich, je kleiner die Strukturen wurden, in denen die Hersteller die Chips fertigten. Also wie dicht diese Speicherzellen beieinander liegen. Und da blieb also nur noch ein Weg, um aus dieser Situation rauszukommen, und das war der nach oben in die dritte Dimension. Ja, dieser Weg nach oben, der ist in der Halbleiterherstellung in der Tat ein ganz neuer und auch ziemlich komplizierter Weg, denn bislang wurde tatsächlich fast immer nur auf einer Ebene produziert. Das Stapeln von Schichten, das ist wirklich neu. Um auch weiterhin leistungsfähige Computerchips herstellen zu können, müssen die Hersteller die sogenannte Strukturgröße immer mehr verfeinern. Das bedeutet, die Transistoren in den Siliziumstrukturen werden immer kleiner. Aktuell liegen die Strukturbreiten bei 22 Nanometer bis hinunter zu 14 Nanometer. Viel kleiner geht es kaum, denn schon jetzt tritt ein großes Problem auf: Interferenz. Woher diese Störungen kommen, erklärte Flash-Speicher-Vize-Entwicklungschef Kye-Yun Kyung auf der Samsung SSD-Tagung 2014. Eine Interferenz entsteht, wenn der Schaltzustand einer Zelle die Nachbarzelle beeinflusst. Und je kleiner wir werden, umso mehr beeinflussen sich die Zellen. Sie können sich das wie bei Ihrem Wohnhaus vorstellen. Je dichter die Wohnungen beisammen sind, umso stärker hören Sie den Krach der Nachbarn. Die Lösung fanden die Entwickler in der Höhe. Nun konnten sie dickere Isolatoren zwischen den Zellen bauen und bekamen doch mehr von ihnen auf kleiner Fläche unter, statt nebeneinander, übereinander. Sie können das mit Einfamilienhäusern und Wolkenkratzern vergleichen. Wollen Sie mehr Häuser bauen, müssen die Häuser immer kleiner werden. Sie können aber auch Stockwerke in die Häuser einziehen und die Häuser höher werden lassen. Und genau das machen wir mit 3D V-NAND. Das kann man sich stark vereinfacht wie einen kurzen Kaugummistreifen vorstellen, den man zu einer Rolle formt. Die flachen Schichten aus Siliziumsubstrat und einem Isolator formen einen Ring. In der Mitte ein witziges Loch. Bis zu 32 Ringe stapelt Samsung übereinander. In Kürze will der Konzern eine Weiterentwicklung der Technik vorstellen, wie sie bereits seit einiger Zeit selbst in Endkundenprodukten verbaut ist. Auch Chipgigant Intel setzt in seinen aktuellen SSDs auf 3D-NAND-Flash. Gerade zeigte der Hersteller zusammen mit dem Halbleiterspezialisten Micron den Nachfolger der 3D-Speichertechnik namens 3D-XPoint. Die hat mit dem Aufbau von NAND Flash nichts mehr zu tun, erklärt Intel-Manager Kenneth Fernandes. Sie können sich das wie das Hashtag bei Twitter vorstellen, also als Doppelkreuz oder Gitter. Und diese Gitter stapeln wir übereinander. Leiterbahnen, die parallel verlaufen, drunter und drüber jeweils ein Würfelchen in regelmäßigen Abständen. Oben drüber, 90 Grad versetzt, die nächste Schicht, die genauso aufgebaut ist. Übereinander gestapelt erscheinen die Einzelelemente wie ein Hashtag. Die Technologie ist 1000-mal schneller als NAND und auch 1000-mal haltbarer. Obendrein erreichen wir die Geschwindigkeit von normalem Computerarbeitsspeicher.